Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Stop watching us. Das ist das Stichwort heute. Paki ist hier, er will uns was erzählen. Schieß los. Ja, Stop Watching EU ist eine Webseite, auf der man sich als Unterstützer dafür eintragen kann, dass wir ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Verstoß des Grundrechts auf Datenschutz gegen das EU-Mitglied Großbritannien eröffnen wollen. Warum wollen wir das? Großbritannien überwacht unseren kompletten E-Mail- und Telefonverkehr und das finden wir überhaupt nicht gut, weil wir frei sein wollen. Wir wollen nicht, dass unsere Daten gespeichert und überwacht werden. Ja, aber der Innenminister Friedrich hat doch jetzt gesagt, alles toll und man muss halt seine Daten verschlüsseln. Das ist doch total Tüfte, oder? Ja, super. Vor allem macht man das auch mit Virenprogrammen. Ich war wirklich erstaunt, mit welcher Naivität ein Innenminister sich zu Sachen äußert, von denen er anscheinend überhaupt keine Ahnung hat. Mir ist fast die Kinnlade runtergefallen. Letztendlich hat er eine Wahlempfehlung gegeben und die Wahlempfehlung lautet Wählt Piraten, denn vermutlich befindet sich im Bundestag kein Mensch, der in irgendeiner Form nur Ahnung davon hat, was da gerade passiert. So, also ich fasse mal zusammen. Amerika und England fischen alle Daten ab und verstoßen massiv gegen das Recht auf unsere Privatsphäre, auf das Fernmeldegeheimnis und so weiter und so fort. An Amerika kommen wir nicht dran, aber über die EU können wir Großbritannien zumindest versuchen, vor den Kali zu ziehen, das Vertragsverletzungsverfahren zu leiten. Dafür brauchen wir eine Unterschrift von ganz vielen Menschen, richtig? Genau. Dieses GCHQ-Programm Tempora, das ist ein Programm vom britischen Geheimnis, soll also neben E-Mails und Einträgen in sozialen Netzwerken wie Facebook, Telefongespräche und auch persönliche Informationen, also Passwörter, analysiert und 30 Tage lang gespeichert haben. Dieser Regulation of Investigatory Powers Act 2000 räumt diesem Geheimdienst das Recht dieser Überwachungsmaßnahmen im Dienste der nationalen Sicherheit ein, angeblich aus dem Grunde der Verbrechensbekämpfung und zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit. Wir haben aber jetzt vorgestern auch von unserem IM Friedrich erfahren, dass von den angeblich 50 verhinderten Terroranschlägen ja anscheinend nur zwei wirklich verhindert wurden und es eigentlich gar nicht so viele gab. Ich vermute mal, dass das im Vereinigten Königreich von Großbritannien nicht viel anders gelagert ist und wir haben ja Verträge. Ja, wir haben Verträge mit Großbritannien, unter anderem der Lissabon-Vertrag, und da ist ein Artikel drin, der sagt, dass wir ein Recht auf Schutz der Privatsphäre und unserer personenbezogenen Daten haben. Und diese Rechtsgrundlage wird damit gebrochen. Und da sollten wir als Bürger der EU einfach mal den Finger in die Wunde legen und sagen, dass das so nicht geht. Im Übrigen gibt uns dieser Artikel in der Zeit auch recht. Da wird gesagt, dass das auch von vielen oder von mehreren EU-Parlamentariern auch so gesehen wird. Ja, und ich hoffe mal, dass wir dadurch irgendwo ein bisschen mehr Öffentlichkeit dafür gewinnen können und die EU sich bewegt. Gut, alles klar, ihr habt es gehört. Wir brauchen ganz, ganz viele Unterschriften auf dieser Seite. Teilt die Seite, ich gebe den Link unten in die Shownotes. Verbreitet es auf Facebook, schiebt es auf Google+, auf YouTube, teilt das Video, verbreitet es, verbreitet die Kunde. Wir können etwas dagegen tun und ein Zeichen setzen, dass wir das alles nicht wollen. Helft mit. Ja, ich sag nochmal die URL. Das ist einmal https //stopwatching.de. Dieses S steht für secured und das heißt, die Daten werden verschlüsselt übertragen. Ihr werdet auf die Seite geleitet, wo ihr dieses Unterstützerformular anklicken könnt. Da sind auch nochmal zusätzliche Informationen zu dem europäischen Vertragsverletzungsverfahren und eine Übersicht, eine Timeline, was alles passiert ist. Ihr könnt euch auch gerne in den Bereich Datenschutz angucken, was wir alles an Daten speichern. Wir werden diese Unterschriften der EU-Kommission irgendwann zuführen und darüber gesondert nochmal berichten. Und dann hoffen wir, dass da auch Konsequenzen daraus folgen. Danke.